Eine Delegation der Jugendgesellschaft Addis Abeba in Äthiopien unter Leitung von deren Vorsitzenden Gelta Eremias Matthäus legte am 28. Juni an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenstrauß nieder und verbeugte sich davor.